Aber Zacks Gehirn wusste doch, dass es nur eine Geschichte war mit ausgedachten Figuren. Er fand heraus, es war das sogenannte Kuschelhormon Oxytocin, welches ihm das Herz gebrochen hatte. Oxytocin sorgt für Mitgefühl und wird ausgeschüttet, wenn wir uns mit jemandem oder eben einer fiktiven Figur identifizieren. Je verbundener man sich einem Protagonisten fühlt, je mehr man mit der Figur mitfiebert, desto mehr Oxytocin wird ausgeschüttet. Aufgrund dieses Botenstoffs scheren wir uns darum, was mit anderen Menschen passiert. Wir erhoffen uns für sie den besten Ausgang, wenn wir uns in ihnen wiederfinden und durch sie unsere eigenen Hoffnungen, Wünsche und Träume wahrnehmen. Hinter allen menschlichen Beziehungen steckt Oxytocin. Dieses Hormon hat aber noch eine weitere wichtige Wirkung. Dank ihm hält man den, der erzählt, für vertrauenswürdig. In einem Experiment versuchte Zack, den Oxytocin-Haushalt dadurch zu beeinflussen, dass er Geschichten veränderte. Mit seinem Kollegen Jorge A. Barraza bearbeitete er dafür eine Reihe von Videos, die sie mit Genehmigung des St. Jude Children's Research Hospital erhalten hatten. Eines zeigte zum Beispiel einen Vater, der in die Kamera spricht, während im Hintergrund sein zweijähriger Sohn Ben spielt, der an Hirnkrebs im Endstadium leidet. Die für das Experiment konstruierte Geschichte folgte einem inneren Konflikt und damit auch einem dramaturgischen Bogen. Der Vater kämpft in seiner Erzählung darum, eine Verbindung zu seinem Sohn aufzubauen und die letzten gemeinsamen Monate so schön wie möglich zu gestalten. Gleichzeitig ist er sich darüber im Klaren, dass er nur noch kurze Zeit mit Ben haben wird, weshalb er so große Angst vor dem Verlustschmerz hat, dass er befürchtet, sich zu verschließen. Das Video endet damit, dass er in sich die Kraft findet, die Verbindung zu seinem Sohn aufrechtzuerhalten und ihm nahe bleiben zu können, bis der Junge, wie der Vater sagt, seinen letzten Atemzug tut.